Andererseits kann man die Neuerungen aber auch als Produkt einer wachsenden menschlichen Bevölkerung ansehen, die an den Küsten von einer zuverlässigen Versorgung mit Nahrung aus dem Meer profitierte. Wie die Wanderungen des Homo erectus, so wurde auch die Ausbreitung des Homo sapiens in den Nahen Osten, nach Eurasien und quer durch Südostasien mit Klimaperioden in Verbindung gebracht, in denen widrigere Umgebungen wie Wüsten oder tropische Wälder auf dem Rückzug waren und sich reichhaltige, savannenartige Jagdgründe vergrößern konnten. Andererseits gab es aber auch die Vermutung, die Menschen seien den üppigen Proteinquellen aus dem Meer gefolgt und hätten so den Weg von Ostafrika rund um den Indischen Ozean zurückgelegt, bis sie auf einer Reihe von Küstenautobahnen vor 65.000 bis 45.000 Jahren in Australien und vor 30.000 bis 25.000 Jahren in Amerika angelangt waren. Einerseits war der Homo sapiens also in vielerlei Hinsicht etwas Neues. Andererseits herrscht aber traditionell die Überzeugung, er sei von bestimmten, nicht bewaldeten Umfeldern ebenso abhängig gewesen wie seine homininen Vorfahren und seine Zeitgenossen, die wir in Kapitel 5 kennengelernt haben. Solche Narrative gehen von einem einzigen, einheitlichen Ursprung der Menschen und ihrem einheitlichen Wunsch nach Graslandschaften oder Meeresküsten aus. Dass ich es immer verlockend fand, den Ursprung unserer Spezies zu erforschen, lag aber unter anderem daran, dass wir zwar in der Evolution erst relativ spät auf der Bildfläche erschienen sind, andererseits aber als einzige Homininen sämtliche Kontinente der Erde besiedelt haben und an Land alle Umgebungen nutzen. Das alles ist offensichtlich sehr schnell im späten Pleistozän vor 125.000 bis 11.700 Jahren geschehen und weckt Zweifel an der Annahme, die Menschen hätten an einer einzigen, einfachen oder vertrauten Linie festgehalten. In diesem Kapitel werden wir erfahren, wie neueste Forschungsergebnisse aus Archäologie, Paläoanthropologie, Genetik und Umweltforschung ein komplizierteres Bild vom Auftritt des Homo sapiens auf der Weltbühne entstehen lassen. Ein Bild, in dem verschiedene Teile Afrikas vorkommen, darunter die tropischen Wälder West-, Zentral- und Ostafrikas. Und nicht nur das. Wir werden auch erfahren, wie kühne Archäologen und Paläoanthropologen mittlerweile tropische Teile der Welt erforschen, die bisher als wenig aussichtsreiche weiße Flecken auf der Landkarte außer Acht gelassen wurden. Wie ihre Arbeiten zeigen, besiedelte der Homo sapiens nach seiner Auswanderung aus Afrika immer wieder hartnäckig einige der extremsten Umgebungen, die unser Planet zu bieten hatte. Unsere Spezies setzte sicher die lange Phase der Anpassung von Homininen an die vielgestaltigen Umweltbedingungen des Pleistozäns fort, die uns in Kapitel 5 begegnet sind. Aber wie der Homo sapiens sein neues kulturelles, technisches und soziales Repertoire nutzte, um zum bisher flexibelsten Homininen zu werden, zeigt sich nicht in weiten Savannen oder an gleichförmigen Küsten, sondern in Umfeldern wie den tropischen Wäldern. Er kam nicht nur mit allen Klimaschwankungen zwischen Abkühlung und Erwärmung, zunehmender Trockenheit oder zunehmender Feuchtigkeit zurecht. Die Welt des späten Pleistozän machte ihn auch zu der unbarmherzigen globalen Kraft, die wir noch heute sind.